1 Live. 4. Ich möchte dir und euch einen schönen guten Abend wünschen. Hier ist 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. Eröffnen möchte ich die Sendung mit einer Band aus Neuseeland. Die beiden hauptamtlichen Kräfte da sind ein Mann namens Jonathan Bree und eine Frau, ehemals auch seine Freundin, Geliebte, Heather Mansfield. Die beiden haben sich kennengelernt durch die jeweiligen Bands, in denen sie anfangs spielten. Und jetzt sind sie The Brinettes. Eine Band mit großartigen psychedelischen Momenten, aber auch sehr verzagten, kleineren, geschrammelten Passagen. Zwischen diesen Polen schwebt wirklich ein großartiges Album auf Sub Pop erschienen, das da heißt Structure and Cosmetics. Hier sind zunächst The Brinettes. Stereo, Stereo, Stereo, Stereo. Where are you? Stereo, Stereo. Stereo. Over here. Stereo. Stereo. Stereo. Stereo. There you are. Stereo. Stereo. Come here. Stereo. Yeah. Yeah. It's all we've got to work with stereo. After all these years, the only thing that keeps us apart are these speakers. And the closer we get, the closer we get, we and I love you. Yeah. smoke for the crowd. With lunar ideas he got lost, with pinball eyes and lots to see. I'm coming up on you. There's not a thing that you can do. I'm coming up on you. Ah. Hey, what a funny face. What a messed up. Du bist dabei, 1Live4, möchte ganz kurz mal eben, wir hatten hier eben, jetzt mache ich das Erste, was ich jetzt tue. Ich ziehe den Plattenspieler mal etwas näher an mich ran, hinter meinen Rücken, sonst muss ich hier grauenhaft herumturnen und das möchte ich über die Distanz der 3 Stunden nicht tun. Wir haben gerade ein Album gehört, auf das ich irgendwie, ich könnte nicht mal sagen, warum, schwer gesetzt habe und das mich nicht enttäuscht. Es stammt von der Französin Chloé. Dieses Album heißt The Waiting Room und wenn ich an irgendwelchen Wettbewerben so der Marke Album des Monats oder so beteiligt wäre, ich bin es nicht, dann käme das auf jeden Fall in die engere Auswahl. Was Chloé hier anzettelt auf ihrem The Waiting Room Album ist gewissermaßen das Gegenteil des heavy, aktionsreich daherkommenden Ed Banger Sounds. Ein Nebel aus elektronischen Schlieren, aus geheimnisvollem Flüstern, sehr wohl satte Grooves, die aber auf Anhieb oft sehr hintergründig wirken und erst so mit der Zeit, wenn die Tracks ihre ganze Hypnose entfalten, einem so richtig gewahr werden. So ein bisschen so durch die Hintertür, die letzten 2-3 Minuten haben mich sogar ganz entfernt an die alten Joy Division erinnert. Chloé ist Resident DJ im Pariser Club Le Palp. Ich habe mich jetzt über ihre Diskografie nicht groß schlau gemacht, aber ich glaube, die ist bisher recht schmal. Und ich sage jetzt einfach mal The Waiting Room. Wir haben gerade den Titel Braschow daraus gehört. Ist ihr Debütalbum. Davor das San Francisco-Duo 17 Evergreen, das ich hier schon mal mit Musik aus dem Album Life Embarrasses Me on Planet Earth gespielt habe. Jetzt ist ist eine Vinyl-EP erschienen mit 4 Tracks. Großartig, wunderschöner, erhöhter Pop. Luna One ist der Titel, den ich eben von 17 Evergreen gespielt habe. Hier kommt ein Mann, der in einem Interview, das ich letztens gelesen habe, versucht hat, die vielen Strippen und Stränge seines Albums unter einen Begriff zu fassen. Und er lautete am Ende Space Reggae. Die Rede ist von diesem neuen Album von Devendra Benhart, das ihn einmal mehr nicht mehr als den Folky-Sänger zeigt, der er vielleicht mit seinen anfänglichen Aufnahmen gewesen ist, sondern schon als jemanden, der für uns kaum nachvollziehbar, nach welcher Logik er das letztendlich tut, in rockige, merkwürdig verkifft, hippieske, rockige Gebilde driftet, der mehrere Sprachen hier textlich anbringt, Spanisch, Portugiesisch, Englisch, der perkussive Parts mal sich in Richtung Led Zeppelin, Doors verirrt, aber immer wieder kommt er aus seinen selbstgebauten Höhlen irgendwie raus. Space Reggae, das soll das Stichwort sein für eine Nummer, die dieses Kriterium vielleicht auf nachhaltigere Art und Weise erfüllt als andere Tracks, das hier ganz sicher tun. Smokey Rolls Down Thunder Canyon ist das Album von Devendra Benhart. Hier ist der Space Reggae Track. Jetzt bleibe ich mal dabei. The Other Woman heißt er. Just stand around. If you love me, then why won't you hold me? Everything and everyone around me is changing now that I've been the other woman. You're bist über 1 Live 4. Ein wunderschöner, fast schon irgendwie abstrakter Dubstep-Track von einem Label, das seine Sachen wohl grundsätzlich als 10-Inch veröffentlicht. Zumindest die Exponate, die ich mir bisher besorgen konnte. Dieser Titel hier stammt von Mando und heißt Thread. Das dazugehörige Label, sehr eigenartige Sounds, Dub Assembly. Wir haben heute am späten Sonntagabend auf den Straßen sehr viel Bewegung. Deshalb mal hier ganz kurz der Überblick. 1 Live 4. Der nächste Titel kommt hier von einem Duo, von dem ich zumindest die eine Hälfte, nämlich FD Mean, mit seinem Album hier zuletzt sehr gerne und häufig auch gespielt habe. Das Duo heißt Pigon und neben FD Mean erleben wir da Random. Die beiden tun sich von Zeit zu Zeit zusammen, um, wie ich gelesen habe, die Dinger so ein bisschen laufen zu lassen, so ein bisschen livehaftigere Atmosphäre reinzubringen und durchaus auch in An- und Abführung natürlich rockigere Anklänge. Herausgekommen ist auf der aktuellen EP Promises ein fantastisches Titelstück, das wir jetzt hören, von Pigon. Kurz vor Ende des Tracks melde ich mich hier wieder. Das Schöne an Rückblicken ist ja, dass, wenn wir es tun, wir die Dinge häufig neu bewerten müssen, nach ganz anderen Gesichtspunkten und Kriterien, wie es vielleicht die Leute getan haben, in deren Zeit bestimmte Dinge passiert sind, zum Beispiel Musik. So kommt es, dass ich auf einem Sampler, der jetzt erscheint, namens German Funk Fieber, so zu ihrer Zeit im Grunde unterschiedliche Leute wie der Schlagersänger Howard Carpendale, Peter Herbolzheimer, der Jazz-Orchesterchef oder auch eine Band aus der damaligen Politrock-Szene auf einem Sampler wiederfinden. Denn aus heutiger Blickrichtung interessiert die Macher dieses Samplers eben der Funk-Faktor. German Funk Fieber featured unter anderem eine Band, die ich aus heutiger, wenn ich so zurückdenke, immer assoziiere mit einem Jugendmagazin, das es neben der Bravo damals auch gab. RAN hieß das und war so ein Gewerkschaftsmagazin, SDRJ, Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend. Da wurde Pop, Rock und insbesondere der Betriebsalltag von Lehrlingen versucht zu verknüpfen. Da gab es auch Festivals, und wenn ich mich recht entsinne, hat auf diesen Festivals häufig die Band gespielt, die hier jetzt wieder auftaucht, zu meiner großen Überraschung, nämlich die Was-Tun-Band. Den Titel, den Beitrag hier auf der German Funk Fieber Compilation wollen wir uns mal anhören, der ist gut. Es geht, heißt er, die Was-Tun-Band. Wenn man durchhält und zusammensteht, ist es nie zu spät. Es geht, es geht. Alles musste ausprobieren. Stärke musste demonstrieren. Durch Solidarität. Es geht, es geht. Mit Solidarität, mit Solidarität. Und zusammensteht, es geht, kann man durchhalten und zusammensteht, es geht, bis Solidarität, bis Solidarität. C'est ça, ouais, ah ouais, hein. back dans la case basse. C'est du sérieux, ça black pas. Toujours là et on casse pas. Fidèle aux règles, on triche pas. Le team est asiatique, pas besoin que je précise. Y'a 20 piges, concert des minés. Le stock ne s'épuise pas. Donne-moi un son cru, je mordrai dedans en plein temps. Distillerai des fresques rares comme prise de voix au sultan. Dessinerai des mots pleins de soufre et de rose. Booster la cause, c'est le but. Poisson cursus, trop d'équimose. Ici on ose, c'est le mot d'ordre de ceux qui dorment. Reste à la porte, coincé entre l'oubli et d'autres MC décédés. Fermement décidé à ne pas se laisser décimer. À grands coups de décibels, les gants de nos cages dévissés. On vient ruiner le score, salement, crânement. Bouillant, coulé de lave se répandant sur le ciment. Piste des récalcitrants, fuyant, criant comme si mal. Ce crewman fait si mal, j'ai six hommes et six balles. Range ton six coups, apprécie le flot qui s'écoule. Précis mes lourds, on déboule, sans armée avec de crosses. Hors course, hors normes, sans borne. Loin de là où l'or dort, on puise à la source, dès lors on perd du. Tu le sais. Dans le coup et les jours nous entraînent où ils veulent. Et c'est ça qui nous fait avancer, vraiment blague à part. On doit résister aux assauts d'une poignée de ploucs et de cons affamés de pouvoir. Ouais, c'est Masada. En fuitant leur temps, le bâton, ils nous cassent le dos. Quand nos textes et nos flows traitent uniquement de bastonnades. Même si c'est quoi ces faits d'armes, des battes, des balles et des baffes. Des bandes, des barges et des bas. Des points, des blases et des blâmes. Le truc c'est la rue. Ok, je comprends, mais dis-moi que vaut la palabre de celui qui te fait une belle accolade. Allez, soyons clairs entre nous et disons-le. Les veulent de dérimer tes phrases. Ronald McDonald. Assieds-toi et tape, et tu sais quoi écrase. Commence à écrire, ton avis est grave. Et pense à l'équipe. On est dans la barque avec chaîne menant. T'es entravé quoi que tu fasses. Notre image est accolée à toi. L'amour, la passion, la bonté, la patience, le respect, les phrases et la beauté dans tes raps. Tout ça, ça passe à l'as. Alors pleure pas la rafale, tu l'as bien mérité. Tu le sais comment on te chasse de là. Sans aucun vague à l'âme. Rien, c'est comme ça. Si tu crois que so I walk through the valley in the shadow of darkness, praying to God heartless. Wake me up, don't forsake me. I pray hard, don't leave me waiting, please. Yeah, so I walk through the valley in the shadow of darkness, praying to God heartless. Wake me up, don't forsake me. I pray hard, don't leave me waiting, please. Oh Lord, I'm having issues, more deep than American missiles, shooting commuter planes and filing the missions official. I've hit depression hard and started to pick at the scab from the scar. I'm a mess addressing pain in a bar, I confess, cause all the rest just more shit, chest in a cast, feeling urges just to test out a casket. Bless me, I'm blasphemous. Jesus passed the fifth, I have to get lit. Masochist self, I'm only half of the health I was born with. Save me, take me up high like Dro, but way far past the stars in the sky. I'm blind to pain like I'm a junkie, shooting up with emotional Novocaine and floating, provoking the angels to jump me in layman's terms. Fate's been blurred, even early I scratched crayon in between the holy word. I pray on, but still, three gone and maybe I'm a barren lad. God help me, I'm having trouble with your master plan, so. Through the shadows of valleys of death, God, when I'm shooting, taking last breaths hard. I wanna walk through the valleys, pray, Lord, will you help me? Save me, God, would you tell me, cause I'm losing my faith, bless me. This world just wanna test me. See this dirty knife on the floor, this chrome nine in my hand. These foul thoughts in my conscience constantly understand. See, we taught to believe if you can touch it and see it, it must be real, so go believe it. But I've never seen Jesus, I've never seen God, so he's only a thesis. Now I'm questioning all these things in my time to depart. I know it's written, suicide is given hell and devil's privilege. Only wicked heathens committed sin of ages will fuck it, bring it. Lately I've been waking early morning, screaming, save me, dreams of seven horsemen chasing Gene, hastening his speed. So I'm raising the barrel, envisioning marrow splashed on the wall, I'm polka dotting all my apparel. And maybe Ginsu blades through skin will slay and split thin veins instead of loading click and spray. And if I'm meant to stay, then I'll just pass through the gates and fall the long way back to earth. So why don't you just the shadows of valleys of death, God, when I'm shooting, taking last breaths hard. I wanna walk through the valleys, pray, Lord, will you help me? Save me, God, would you tell me, cause I'm losing my faith, bless me. Cause this world just wanna test me. You can see the pain twist my face from a distance. The body's windows glistening red hot from all of the endo. Thinking of my next of kinfolk, my mama. Opening doors, crimson billows spread out on the pillows and floor. I gotta block it out. I'm set on knocking out. Locking aim and I'm dropping my frame quick when I pop in the brain. And if God's omnipotent, will he slip in a change and move the pistol so it shoots out of range and the lead whistle? Maybe he's just playing. It'll ricochet and cripple me strictly for questioning. Give me life to the pain. Sickle-shaped body bent in the middle. So little kids who pass me harass me a giggle. My fingers itching to touch on the answers. Hard-headed like exotic dancers' nipples. Picturing the bullets ripping the skin on the mantle I'm holding. Pull back and blow the wick right off the candle. Throw a kiss until the world's out of focus. So now... I'm one of the chosen few who could dispose of you. And anybody else who think they flowing too. Here's your last chance, brothers best to show and prove. While y'all in the vocal booth, but your flow is mute. Ain't no excuse, lot of niggas thinking they cute. Drippin' their yes curl juice on their gators and suits. Ain't it the truth, lot of cats gay and it's proof. Platinum rainbows and jewels on the necks of their crews. I'm bad news, like obituary sections. The rhymes I write describe the loss of a life the previous night. At an open mic or any type of venue. It ain't no telling where I'm going cause of what I've been through. As I begin to attract the attention of fans, will I be able to withstand the supply and demand? Can I expand from mics in my hands to grands? If you really ask me, dog, I think I can. Yo, we livin' it up for the world to understand it. We do it for the fans, it's all across the planet. Can't start, honest, honest, honest, honest, honest. Ich möchte die Tracks der letzten Minuten hier jetzt nicht totquatschen. Gleich kommen die Infos. Vielleicht hast du ja noch ein bisschen Zeit. Ich will dann nach den Infos sagen, was wir hier gerade im Einzelnen gehört haben. Bis gleich. that? Mit Simone von der Forst um 23 Uhr. Putin trifft sich mit Merkel. Von der Leyen rudert zurück und das Wetter ist morgen sonnig. Der russische Präsident Putin trifft sich in Wiesbaden mit Bundeskanzlerin Merkel. Die beiden werden morgen über die Ergebnisse des sogenannten Petersburger Dialoges informiert. Das Treffen von deutschen und russischen Vertretern aus dem öffentlichen Leben hat in diesem Jahr unter anderem über die Pressefreiheit in Russland diskutiert. Nach der Veranstaltung wollen Merkel und Putin miteinander reden. Nicolas Buschlüter berichtet. Auf der Tagesordnung stehen die Beziehungen zwischen beiden Ländern, die international strittigen Themen Iran und Kosovo, das geplante US-Raketenabwehrsystem sowie der KSE-Abrüstungsvertrag über konventionelle Streitkräfte, aus dem Russland aussteigen will. Putin hält sich nur wenige Stunden in der hessischen Landeshauptstadt auf. Dienstag wird er in der iranischen Hauptstadt Teheran erwartet. Dort geht es um das iranische Atomprogramm und den Streit der Anrainerstaaten um das Öl im Kaspischen Meer. Bundesfamilienministerin von der Leyen zieht ihren Gesetzentwurf zu minderjährigen Testkäufern zurück. Grund ist die Kritik des Kinderschutzbundes und des Kinderhilfswerks. Sie halten es für falsch, dass 14- bis 17-Jährige mit Testkäufen überprüfen sollen, ob sich Händler an die Vorschriften für den Verkauf von Alkohol, Tabak und Gewaltvideos halten. Die Pressesprecherin der Ministerin hat 1Live bestätigt, dass die Kritik in den Medien Grund für den Rückzieher ist. Die Ministerin will sich demnach bald mit den Kinderschutzorganisationen und anderen Experten an einen Tisch setzen. Die Frankfurter Polizei hat den wegen einer Attacke auf Bundespräsident Köhler festgenommenen Mann wieder freigelassen. Der 44-Jährige hat bei seiner Vernehmung ausgesagt, dass er den Bundespräsidenten nur um Hilfe bitten wollte. Sascha Lapp berichtet. Der Mann hat offenbar Streit mit seinem Vermieter und in diesem Zusammenhang einen Prozess verloren. Das empfand er als ungerecht. Die Polizei konnte sich in der Wohnung des Mannes von dessen Angaben überzeugen. Deshalb ließen sie den Vater von 2 Kindern wieder frei. Trotzdem würde weiter gegen den Offenbacher ermittelt. Versuchte Körperverletzung und Nötigung werden ihm vorgeworfen. Der Mann war am Mittag aus einer Menschenmenge auf den Bundespräsidenten zugerannt und umklammerte ihn von hinten, ehe er von Leibwächtern und Polizeibeamten überwältigt worden war. Der neue bayerische Ministerpräsident Beckstein hat eine Woche nach seiner Wahl offenbar seine Regierungsriege zusammengestellt. Die Deutsche Presseagentur meldet, dass der Vorsitzende der CSU-Landtagsfraktion Joachim Herrmanns Becksteins Nachfolger als Innenminister werden soll. Wirtschaftsminister Huber wechselt laut dem Bericht ins Finanzministerium. CSU-Generalsekretär Söder soll als Europaminister vorgesehen sein. Die bisherige Europaministerin Müller wird demnach neue Wirtschaftsministerin in Bayern. Umweltstaatssekretär Ottmar Bernhard soll im selben Bereich Minister werden. Landwirtschaftsminister Miller bleibt in seinem Amt. 1Live. Sektorwetter. Die Nacht wird meist sternenklar. Auf dem Plattenland ist Bodenfrost drin. In den Städten sinken die Temperaturen auf 10 bis 6 Grad. Morgen sorgt die Sonne in Mülheim für 18 Grad, in Iserlohn für 19 und in Pulheim für 20. Nachmittags ziehen zwar Wolken auf, es bleibt aber trocken. Am Dienstag sieht es ähnlich aus. Stauschau. Auf der A30 Osnabrück Richtung Amsterdam fährt zwischen Kreuz Lotte Osnabrück und Schüttorfer Kreuz ein Schwertransport, den ihr nicht überholen könnt. Und auf der B1 Soest Richtung Dortmund zwischen B236 und Wittekindstraße an einer Baustelle 2 Kilometer Stau und nur ein Fahrstreifen frei. Eins live. Vier. Okay, anstatt hinzuweisen auf das, was jetzt kommt, das will ich gleich auch tun, erlaubt doch, dass ich die vergangenen Tracks hier nochmal ganz kurz versuche aufzubröseln. Die Hip-Hop-Institution schlechthin in Frankreich seit vielen Jahren ist die Marseille Crew IM, von der es ein neues Album gibt, das bereits Mitte des Jahres so anfänglich hier nach Deutschland als Export kam, jetzt aber den sogenannten normalen Release bekommt. Saison 5, so heißt es, die fünfte Jahreszeit. Aus dem Album habe ich Tu Le Sais gespielt, ein Titel, der auf einem Sample basiert, Take Me Just As I Am, in der Version von Lynn Collins. Ich erwähne das, weil dieses Sample gerne genommen wird. Geschrieben hat den Song damals James Brown. Und das Sample findet sich dann entsprechend auch wieder hier schon häufig gelaufen bei Jean Grey, die ich danach gespielt habe mit Take Me. Dann kam Odyssey, ein Producer und auch Rapper aus den USA, der ein fantastisches 34-35 Track-Album gemacht hat in diesem Jahr, aus dem ich ein ganz kleines Piece gespielt habe. Dann Flying Lotus, ein neuer Typ aus Kalifornien, den das britische Warp-Label gesigned hat mit seinen abstrakten Beats, seiner ambienten Elektronik. Der Mann Flying Lotus kommt aus dem Verwandtschaftskreis der Hafenspielerin Alice Coltrane, die ehemals Gattin des Saxophonisten John Coltrane war. Reset ist das Mini-Album und daran angeklungen ist dann noch ein erster Track aus dem neuen Album von Prefuse 7-3. Dieses Album heißt Preparations, mit dem sind wir dann auch hier in die Drittelpause gegangen. So viel zu den eben gehörten Tracks. Wir können weitermachen mit Guy Borato und seinem Beautiful Life hier im Sascha Funke Remix. Thank you. bist hier bei 1Live4, eine Sendung jeden Sonntagabend. Ich sag's einfach mal für diejenigen, die vielleicht nicht allzu oft hier reinhören, bei der ich durchaus nicht die Ambition habe, alle 2 Minuten das Ruder hier dramatisch rumzuwerfen, sondern ruhig auch mal die Tracks in ihrer gebührenden Länge spielen, um vielleicht allen die Chance zu geben, sich da mal so reinzulegen, so ein bisschen zu assoziieren. Und gerade bei Titeln, die mit so vibrierenden Klangschichten, mit Drones, mit sich wiederholenden Rhythmen und Melodien daherkommen, alles Markenzeichen der sogenannten Krautrock-Epoche der 70er Jahre in Deutschland. Gerade bei solchen Tracks, denke ich, gelingt einem das ganz gut, wenn dazu noch diese wie von fern herankommende Magie analoger Sounds sich dazwischen mischt. Wir haben gerade, um es kurz zu machen, Justus Köhnke gehört, dessen zeitgenössischere Tracks durchaus manchmal so augenzwinkernd daherkommen, so ein bisschen Disco-Pop-Schlager-Appeal immer mal wieder mit schleppen, aber hier ist er wirklich sehr tief gegangen. Wir haben gerade Justus Köhnkes Version von Feuerland gehört und dieser Titel stammt im Original von einer der sicherlich interessantesten Figuren dessen, was als Krautrock immer noch in vielen Köpfen herumwabert, nämlich Michael Rother, der in unterschiedlicher Intensität in Bands wie Kraftwerk, Neu und auch Harmonia gespielt hat. Feuerland selber ist bei Michael Rother solo erschienen, nämlich 1977 auf seiner LP Flammende Herzen. Aber wie gesagt, das hier, die soeben erschienene Justus Köhnke-Version. Davor Guy Boratto, der hat im Lauf dieses Jahres, muss es gewesen sein, ziemlich früh schon sein Album Chromophobia veröffentlicht und der eben gehörte Titel Beautiful Life war aus diesem Album immer mein heimlicher, jetzt müssen wir wieder die Klammer aufmachen, Krautrock, Klammer zu, Favorit, eben im Remix gehört von Sascha Funke, auch das Ding ist soeben erschienen. So, jetzt habe ich hier ein paar Namen genannt, einen will ich nochmal hervorziehen, nämlich Harmonia. Das war ein Trio in der Besetzung Hans-Joachim Rodelius, Dieter Möbius und eben Michael Rother. Wenn die drei früher gespielt haben in den 70er Jahren, dann sah das aus, als wären da drei von irgendeinem anderen Planeten gekommen. Die hatten tonnenweise Keyboards, Kabel, Verstärker, Effektgeräte, man muss sich das vorstellen, in jener Zeit alles keine Selbstverständlichkeiten, standen auf engstem Raum zu dritt zusammen und zelebrierten da ihren wabernden Krautrock. 1976 haben die drei Harmonias ihr letztes Konzert gespielt. 31 Jahre später, nämlich jetzt im Jahr 2007, soll es erstmals wieder eine Live-Reunion geben. Ich habe es mir extra aufgeschrieben für all diejenigen unter euch, die das vielleicht interessiert. Vom 27. November an findet in Berlin das sogenannte Worldtronics Festival statt. Das geht bis zum 1. Dezember und die Auftaktveranstaltung bereits am 27. November, die eben wird bestritten von Harmonia. Der gute Herbert Grönemeyer hat, seit er sein Grönland-Label führt, eine ganz besondere Liebe zu Krautrock-Geschichten entwickelt. Und so ist es auch kein Wunder, dass auf eben seinem Label soeben eine Live-CD erschienen ist, die heißt Harmonia Live 1974, ist damals in der mir nicht bekannten deutschen wohl Kleinstadt Griesem aufgenommen worden, genau am 23. März 1974. Ich finde diese Aufnahme auch mit heutigen Ohren gehört fantastisch. 5 teilweise überlange Tracks sind drauf. Ich habe mich doch mal entschieden, hier einen daraus zu spielen, über Ottenstein. Hier ist Harmonia Live 1974. Thank you. bist ja bei 1Live4. Dieser Track gibt mir mehr Fragezeichen als Antworten derzeit mit auf den Weg, obwohl ich wirklich alles Mögliche getan habe, um ihm auf die Schliche zu kommen. Er ist neu, er stammt in dieser Form von Prinz Thomas aus Norwegen. Er heißt Morning Dew und dieser Titel ist für mich unsterblich verbunden mit Tim Rose, der einen solchen Track des Namens mal geschrieben hat, Morning Dew, nämlich selber damit aber nie so richtig glücklich geworden ist. Viele haben den Titel aufgegriffen von Grateful Dead bis hin zu den einstürzenden Neubauten. Aber was Prince Thomas hier als Original benutzt hat, denn seine Aufnahme ist ein Remix, ich kann es beim besten Willen nicht sagen und alle Quellen, die ich angezapft habe, inklusive des Vinyls, selber schweigen dazu. Auf jeden Fall, wie ich finde, eine sehr starke Psych-Rock-Dancefloor-Nummer, die wir hier gerade gehört haben, Morning Dew von Prince Thomas. Vorsicht, Falle für alle, könnte ich sagen, denn der nächste Titel kommt auch wie so eine alte Krautrock-Nummer daher. Come on. 1, 2, 4. Wir haben gerade eine, wie ich finde, fantastische Dubstep-Nummer gehört von DZ. Nie zuvor diesen Artist-Namen vernommen, ist der Slumsdub auf dem Scuba-Label erschienen. DZ mit dem Slumsdub. Der erste Techno-DJ, der nachhaltig auf Dubstep eingestiegen ist, ihn zur Kenntnis nahm, Tracks gekauft und sie dann auch in seinen eigenen Sets gespielt hat, ist Ricardo Villalobos. Wir hören ihn jetzt als Remixer einer Nummer, die, wie ich finde, ganz deutlich zeigt, welche Spuren Dubstep bei ihm und seinen eigenen Produktionen hinterlassen hat. Es sind diese ausgedünnten Betonungen, hier im Moment nur immer jeweils auf den vierten Schlag eines Taktes. Der Track im Original stammt von der in Berlin lebenden Miss Fitz und heißt Hawaii via Miami. Entsprechend im nicht im Radio natürlich auch, aber hier im Ricardo Villalobos Remix. Ich möchte hier gerne weitermachen mit einem Song aus dem Debütalbum der Britin Kate Nash, 20 Jahre alt, in London geboren. Viele Songs auf ihrem Album, sehr klavierdominierend. Einen gibt es, der so ein bisschen rausfällt, finde ihn wunderbar, so schön mit Kontrabass gespielt. Der heißt Dickhead. Und als ich ihn so hörte, da dachte ich unter anderem an eine Nummer von Anna Domino aus den 80er Jahren, 16 Tons, ihre Coverversion dieses Titels. Den habe ich aber leider nicht gefunden, sondern dafür andere Anna Domino Sachen mir angehört, die ich so bezaubernd fand, dass ich, obwohl ich bei der direkten Anbindung kein Glück hatte, dann doch bei Anna Domino geblieben bin. Sodass also klar ist, was wir hören. Zunächst Kate Nash und dann Anna Domino. Why you being a dickhead for? Stop being a dickhead. Why you being a dickhead for? You're just fucking up situations. Why you being a dickhead for? Stop being a dickhead. Why you being a dickhead for? You're just fucking up situations. Shiny floor, slippery feet. Lights are dim, my eyes can't meet the reflection that turns my images upside down so I can't see. Think you know everything, you really don't know nothing. I wish that you were more intelligent so you could see that what you're doing is so shitty to me. Stop and think why you're being such a dickhead for. Stop being a dickhead. Why you being a dickhead for? You're just fucking up situations. Why you being a dickhead for? Stop being a dickhead. Why you being a dickhead for? You're just fucking up situations. Stop. Now don't show, just have a think before you. Will you stop? Now don't show, just have a think before you. Will you stop? No, don't show, just have a think before you. Will you stop? Don't show, will you just have a think before you? My brain and my bones don't want to take this anymore. No, my brain and my bones don't want to take this anymore. No, my brain and my bones don't want to take this anymore. No, my brain and my bones don't want to take this anymore. So why you being a dickhead for? Stop being a dickhead. Why you being a dickhead for? You're just fucking up situations. Why you being a dickhead for? Stop being a dickhead. Why you being a dickhead for? You're just fucking up situations. Anna Domino mit einem ihrer zahlreichen Titel aus den 80er Jahren, Take That, davor Kate Nash mit einem Kontrabass, den ich in die Nummer, wie ich gestehen muss, reingelogen habe, denn er ist gar nicht da. Ich hatte das so fest in meiner Erinnerung, tatsächlich wird diese Jazz-fingersnippende Nummer auf den unteren Lagen einer akustischen Gitarre begleitet. Soon. 1 Live 4. Wir haben eben ein Duo aus New York gehört, Asobi Sexa. Ich habe die hier schon mal gespielt. Die haben vor kurzem jetzt hier in Deutschland ein Album rausgebracht, das ich sehr interessant finde, mir aber noch irgendwie näher ranziehen muss, vergegenwärtigen muss. Deshalb halte ich mich an einen erneut ausgekoppelten Song, den ich eben gespielt habe, nämlich Strawberries, der von sehr interessanten Leuten zusätzlich remixt worden ist. Da wäre zum Beispiel Ulrich Schnaus, der mittlerweile meines Wissens in England lebt, der die Nummer so ein bisschen lasch, sehr fruchtig, so ein bisschen psychedelisch macht, wie die Shoegazer-Bands aus England so Ende der 80er Jahre klangen. Und gespielt habe ich aber einen Remix, der mehr so ein bisschen Richtung Elektro geht, das ist klar, von der brasilianischen Band CSS. Asobi Sexa mit Strawberries eben im CSS Remix. Und hier gerade verklungen ist wieder mal eine dieser Bands aus Glasgow, die mit ihrer Musik gewissermaßen die ganze Welt immer so hymnisch, euphorisch umarmen wollen, was ich großartig finde. The Royal We veröffentlichen in 2-3 Wochen ihr neues Album. Vorab gibt es den Song, den ich gerade gespielt habe, nämlich All the Rage. Der nächste Track hat eine Geschichte, die auch, glaube ich, erzählt sein sollte. Er stammt von MJ Cole, der seine besten Zeiten hatte vor 7-8 Jahren zur Hochzeit der Two-Step-Garage-Musik, danach einige echt cheesy, hausige Nummern gemacht hat und um den es insgesamt etwas ruhig geworden ist. Urubu no Telhado ist ein Titel, der im Original von Baseado aus Brasilien stammt. MJ Cole kommt hier als Remixer. Die Geschichte dieses Albums, das ich hier als Doppel-CD vorliegen habe, ist die, dass hinter dieser Doppel-CD, die einmal auf der einen CD mit brasilianischen Originalen kommt, auf der zweiten CD mit wirklich guten Remixen, unter anderem von Newtone Bungle in Richtung Drum and Bass, von Adam Freeland in Richtung Breaks, oder aber, wir werden es gleich hören, MJ Cole, schöne Garage-Two-Steppige Nummer. Die Geschichte ist, dass eine Organisation namens Bottle Top hinter dieser Doppel-CD steht, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, grundsätzlich Erlöse aus Tonträgern wohltätig weiterzugeben. In diesem Fall geht das Geld, ich erwähne das einfach mal, in den Nordosten Brasiliens, dort wo viele, viele Kinder, insgesamt 70% aller Kinder unter der sogenannten Armutsgrenze leben und in absoluten Zahlen ausgedrückt 2 Millionen Kinder keine Schule an sich jemals von innen betreten haben oder aber betreten werden. Dieser Sampler als Doppel-CD heißt Sound Effects Brasil. Und jetzt die besagte MJ Cole Nummer daraus. finde das super. MJ Cole hier ganz klar in Höchstform. Wir werden, beziehungsweise ich komme gleich nochmal auf einen Garage-artigen Titel zurück, den ich zu meiner großen Überraschung auf dem neuen Alter Ego-Album gefunden habe, das ich sowieso ziemlich stark finde. Zunächst aber kleine Drum-and-Bass-Exkurse, hier zunächst mit High Contrast. Tough Guys Don't Dance, daraus der Titel Metamorphosis. And how did you fare tonight with your metamorphosis? I can assure you that each time I challenge myself to escape, a real transformation does take place. Within metamorphosis, Houdini becomes part of the cage that contains him. He enters the lock, seals his bonds. He digests the lock. He becomes a part of it. Tonight the metamorphosis was a count slower. wisst ihr, bei 1Live4, so kann es passieren. Während ich hier sitze und selber den Tracks hier nochmal intensiv lausche, komme ich so fürchterlich viel Spaß wieder an wirklich guten Drum-and-Bass-Tracks. Und ich selber bin der Meinung, dass sie gut sind. High Contrast hebt mit seinem neuen Album Tough Guys Don't Dance die Welt des Drum-and-Bass sicherlich nicht aus den Angeln, aber der gerade gehörte Titel eben kommt so heavy rockend daher und hat eine deutlich von New Rave und Elektro inspirierte Bassline. Das sind so die kleinen Tricks, mit denen man nach vorne geht und Dinge eben anders macht als vielleicht noch vor ein, zwei Jahren. Hier im Hintergrund, das ist der Japaner Makoto, der viel mit Fender Rhodes Pianos sehr jazzy in seinen Tracks vorangeht. Feels Like Heaven ist ein Titel aus dem Album Believe in My Soul, das auf dem Good Looking Records Label soeben erschienen ist. Komm, einen Drum and Bass Track können wir noch spielen und dann geht's rüber zu Alter Ego und ihrem neuen Album.

1Live4. Der Münsteraner Jean-Michel genießt insbesondere bei Musikbesessenen aufrichtigen Respekt. Die Latte der Leute reicht bis hin zu Björk, die ihn einen ihrer Titel schon einmal hat remixen lassen. Jetzt ist sein Album erschienen, sein neues, das heißt The Audience is Missing. Ich habe fürs Erste hier mal den eher ambient gehaltenen Ausklang des Albums gewählt, das ansonsten eine wirklich glänzende Angelegenheit ist in Sachen verspielter Breaks, die mit sehr tief schürfenden Sounds, sphärischen Sounds umgarnt werden. Es gibt aber auch eine Reihe von Tracks, die eher poppig daherkommen und auch welche, wo er sich mit lokalen Heroes der Münsteraner Gitarrenszene verstärkt hat. Jean-Michel gerade gehört. Davor habe ich, wie angekündigt, Alter Ego gespielt mit Musik aus dem Album Why Not, das wesentlich stärker ist, als ich das aufgrund der Single, die für meine Begriffe etwas sehr stark in den Bereich Rocker von vor 2 Jahren schlug, zunächst vermutet hatte. Das ist hier mutig und augenzwinkernd mit vielen Bass-Synthi-Sounds sehr verwegen zu Werke gegangen. Manchmal gehen mir einige Tracks auch, gebe ich gerne zu, auf die Nerven. Aber ich quittiere das mit einem Grinsen, weil ich weiß, dass es eigentlich wirklich gut ist. Alter Ego eben gehört mit dem Fuckingham Palace. Und davor hatte ich eine weitere Drum and Bass Nummer gespielt von Bungled. Auch die findet sich auf dem eben auch namentlich schon erwähnten Sampler Sound Effects Brasil. Schließen möchte ich, wird hier nochmal etwas länger zum Zuge kommen, mit Estonji und seinem neuen Album Particles, aus dem wir wirklich auch nur noch Partikel hören können. Ich bedanke mich bei dir und euch fürs Zuhören. Alles Liebe, alles Gute, Gesundheit, vor allen Dingen für die anlaufende Woche. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht am nächsten Sonntag wieder hören könnten. Mein Name ist Klaus Vier. Ciao, ciao, ciao. Alles Liebe. Es ist 1 Uhr.